Kontrolle. Es ist der pure Wahn. Es ist Euphorie. Es ist hoffnungslos. Es ist das rasende Herz. Es ist Gefühlschaos. Es ist die Furcht, dich nicht wieder zu sehen. Dich nicht wieder zu sehen. Dich nicht wieder zu sehen. Es fühlt sich an wie Liebe. Leider ist es nur Schein, denn in dieser Welt darf es keine Liebe sein. Keine Liebe.